allen langen Tag eine Burg gebaut aus Sand. Es gäb so viel zu erzählen auf meinem Rücken deine Hand. Eine Woche später, der chancenletzter Schluss. Gerade wie ich gehen will, gibst du mir einen Kuss. Abendrot, Romantik steh mir bei. Es gäb so viel noch zu erzählen über uns zwei. Denk mal an einen kurzen Tag, Plätzchen, Tee mit rum. Du würdest gerne mal spazieren, doch ich kümmere mich nicht drum. Eine Woche später, ich wollte gerade einen Kuss, doch du findest mich ziemlich fad und machst darum mit mir Schluss. Herzenseises Kälte, lass mich frei. Es gäbe so viel noch zu erzählen über uns zwei. Und du rufst mich manchmal an, mit Ratschlägen schnell zur Hand. Manchmal geh ich gar nicht.